Modelltest 6. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Sie hören einen Bericht über den schwersten Bibliotheksbrand in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem am Abend des 2. September 2004 das Stammhaus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar von einem verheerenden Feuer heimgesucht wurde. Schon an den ersten spontanen Rettungsaktionen und Spendenzusagen war das Entsetzen abzulesen, das Wissenschaftler und Kunstliebhaber weltweit erfasste. Ein nationales Kulturgut war in seinem Zentrum bedroht. Wenn man eine Schadensbilanz aufstellt, so ist zunächst nicht nur an die beherbergten Bücher, sondern auch an das Bibliotheksgebäude selbst zu denken. Das Stammhaus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ist nämlich nicht nur aktive Bibliothek, sondern auch architektonisches Denkmal. Der Bibliothekssaal spiegelt das Leben der kulturellen Blütezeit Weimars wider, das deutscher Kulturmittelpunkt war, als dort große Dichter und Denker wie Goethe, Schiller, Herder und Wieland wirkten. Im Jahre 1691 ordnete der Herzog von Sachsen-Weimar an, die fürstliche Büchersammlung zu ordnen und zu verzeichnen. Dies gilt als der eigentliche Gründungsakt der Bibliothek. Ihren eigenen Ort bekam sie aber erst, als die Herzogin Anna Amalia im Jahre 1766 das sogenannte Grüne Schlösschen, ein fürstliches Wohngebäude in einer schönen Gartenanlage, für Bibliothekszwecke umbauen ließ. Dieser Bau war bis zu dem Feuer relativ unverändert erhalten. Herzstück des Baus ist der ovale zweigeschossige Rokokosaal, ein Gesamtkunstwerk. Die beschwingte Rokoko-Architektur mit den beiden Galerien beherbergte nämlich nicht nur einen Schatz von 120.000 Büchern und Landkarten, sondern war zugleich ein musealer Raum für Skulpturen, Bilder, Zeichnungen und Fresken. Und so gehörte das Stammhaus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, das mit anderen Weimarer Städten seit 1998 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, zu den Favoriten von Kunsttouristen. Der Buchbestand der Anna-Amalia-Sammlungen ist einzigartig. Bevor die Bibliothek 1991 zum 300-jährigen Bibliotheksjubiläum nach ihrer wichtigsten Patronin Anna Amalia benannt wurde, trug sie den Namen Zentralbibliothek der deutschen Klassik und offenbarte damit ihr bibliothekarisches Profil. Der Schwerpunkt ihres Bestands liegt auf dem Zeitraum von 1750 bis 1850, also etwa von der Epoche der Aufklärung über die Klassik bis zur Spätromantik. Darüber hinaus bewahrt die Herzogin Anna Amalia Bibliothek originale Quellen der Kulturgeschichte vom 9. bis zum 21. Jahrhundert auf. Im Unterschied zu anderen wissenschaftlichen Bibliotheken, insbesondere Hochschulbibliotheken, liegt die Priorität in Weimar auf der Bestandserhaltung und Restaurierung von Originalquellen. Original heißt dabei nicht nur, dass Bücher oder Noten in Gestalt von Manuskripten oder Autographen direkt aus der Feder des jeweiligen Autors oder Komponisten stammen müssen, vielmehr zählen in diesem Zusammenhang auch historische Drucke und Erstausgaben als Originalquellen. Warum kann in einer Zeit, in der Medien beliebig zu reproduzieren sind, auf Originalquellen nicht verzichtet werden? Zunächst einmal gibt es nicht von allen Manuskripten oder Partituren auch Drucke. Das heißt, viele Werke sind oft nur in einzelnen Exemplaren oder überhaupt nur als Unikat, als einziges Exemplar erhalten. Das galt etwa für die Musikaliensammlung der Anna Amalia und der Zarentochter Maria Pawlowna, die 800 Notenhandschriften umfasste und zusammen mit 2100 Notendrucken fast vollständig verbrannte. Ein weiterer Grund für den wichtigen Stellenwert des originalen Buches ist, dass Duplikate eine Buchseite nur abbilden. Sie konservieren nur den Text. Bei dieser Speicherung gehen viele materielle Informationen verloren. Nicht erfasst wird dabei etwa das Material des Buchdeckels, die Spezifik des Drucks auf dem Einband, die buchkünstlerische Gestaltung, die Art der Druckfarben und Illustrationen sowie die Beschaffenheit des Papiers. Beim Papier gehen auch die sogenannten Wasserzeichen verloren, Muster im Papier, die man nur erkennen kann, wenn man das Papier gegen Licht hält. Alle diese materiellen Merkmale betreffen den Text nicht unmittelbar und gehen bei der Kopie eines Buches verloren. Verloren gehen auch die ideellen Spuren, die in benutzten Büchern zu finden sind. Wichtig sind dabei vor allem die sogenannten Ex Libris. Das sind kleine, meist kunstvoll verzierte, auf die Innenseite des vorderen Buchdeckels geklebte Zettel mit dem Namen oder dem Monogramm des Eigentümers. Daneben enthalten benutzte Bücher oft Anstreichungen und andere handschriftliche Eintragungen, etwa Kommentare an den Rändern der Seiten. Aufgrund dieser Rezeptionsspuren können geistige Produktionsprozesse rekonstruiert werden. Diese Zeugnisse geben Auskunft darüber, wer sich mit welchem Stoff auseinandergesetzt und woher er seine Anregungen bezogen hat. Denn wie konnte man sich vor der Zeit der globalen Vernetzung Wissen über die Welt verschaffen? Woher hatte zum Beispiel Goethe das Material, um die Walpurgisnacht im Faust zu gestalten? In diesem Fall kennen wir Goethes Inspirationsquelle. Anhand der in Weimar erhaltenen Ausleihlisten lässt sich nämlich nachweisen, dass Goethe das erste Buch über die Ausgrabungen von Pompeji ausgeliehen hat. Die Verlustbilanz nach dem Feuer in Weimar ist gewaltig. Etwa 50.000 Bücher, vor allem aus dem 17. und 18. Jahrhundert, sind auf der zweiten Galerie des Rokokosaals und im Dachgeschoss verbrannt und damit unwiederbringlich verloren. 28.000 Bücher konnten unbeschädigt in Sicherheit gebracht werden. Mit zum Teil schweren Wasser- und Brandschäden wurden etwa 62.000 Bände gerettet. Diese Bücher wurden zur Erstversorgung in das Zentrum für Bucherhaltung nach Leipzig gebracht, wo Restauratoren mit der Gefriertrocknung die erste Maßnahme zur Verhinderung von Schimmelbildung ergriffen. Schon im Oktober 2004 konnten die ersten kaum beschädigten Bücher wieder nach Weimar zurückkehren. Stark beschädigte, durch Rauch, Ruß und Asche verschmutzte und zum Teil stark verformte Bände müssen mit hohem Aufwand restauriert werden und es ist abzusehen, dass dies nicht bei allen Büchern gelingen wird. Buchkonservatorische Entscheidungen sind gleich nach dem Brand gefallen. Zu den ersten Beständen, die restauriert wurden, gehört die berühmte Weimarer Bibelsammlung mit etwa 600 Bibeln, unter denen sich auch die Lutherbibel von 1534 befindet. Die Wiederbeschaffung völlig verbrannter oder unrestaurierbarer Bücher wird sich über viele Jahre hinziehen und nicht alle Lücken füllen können. An Restaurierungskosten wird je nach Grad der Beschädigung für einen einzelnen Band mit Kosten von 400 bis zu 2.600 Euro gerechnet. Die Beschaffung von Spenden wird für Weimar also ein wichtiges Thema der nächsten Jahre sein.